Willkommen im Niemandsland. Oktober 2021. Barcelona, Fun City Blues. Eine milde Herbstsonne scheint auf die Stadt herab. Immer mehr Geschäfte öffnen wieder. Viele haben während der Pandemie die Besitzer gewechselt. Auch der Massentourismus ist allmählich zurückgekehrt. Die Straßen haben sich gefüllt. Die Souvenirläden haben ihre Sonderangebotsschilder wieder entfernt. Nicht mehr nötig, alles zu verramschen. Es wird wieder gekauft. Die Pakistani-Läden kassieren die Bierbüchsen und Wasserflaschen wieder zu alten Hochpreisen von 90 Cent, 1,20 Euro und so weiter. Während der Pandemie mussten sie die Preise senken, weil es nur einheimische Kunden gab. Barcelona Fun City. Eine Gruppe Jugendlicher tanzt mit einem abgerissenen Straßenschild im Brunnen am Montjuïc. Mit Messern und Eisenstangen bewaffnete Intensivtäter schlagen auf Touristen ein und rauben sie aus. Willkommen im Oktober. Endlich regnet es in Barcelona. In der Nacht von Sonntag auf Montag sogar die ganze Nacht durch. Es war herrlich, wie der Regen Staub und Dreck von Asphalt und Bürgersteigen gespült hat. Das Rathaus hat einen Sofortplan angekündigt, um die zunehmende Verschmutzung und Vermüllung von Barcelonas Straßen und Plätzen zu bekämpfen. Seit Monaten beschweren sich Anwohner, Ladenbesitzer und Nachbarschaftsvereine über den zunehmenden Dreck in ihren Straßen. Janet Sanz und Eloy Badia, Stadträte zuständig für Ökologie, Urbanismus, verkündeten am Montag, dass die Stadt bis 2023 70 Millionen Euro in zusätzliche Maßnahmen zur Säuberung und Reinhaltung von Barcelonas Straßen und Plätzen investieren werde. Es gäbe 350 sogenannte Müll- und Schmutzpunkte in der Stadt, auf die man sich dabei besonders konzentrieren wolle. Barcelona versinkt im Schmutz in diesen ersten Herbsttagen. Viele Leute glauben, die Pandemie sei vorüber und versuchen wieder an das alte Leben der Vorseuchenzeit anzuknüpfen. Doch das fällt schwer, denn nichts ist mehr so wie bisher. Das Leben gleicht einem Tanz auf dem Vulkan. Denn es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Vulkanasche von Palma hierher geweht kommt. Wenn man in den Himmel blickt, sieht man wieder, wie früher, ständig ein Flugzeug mit Touristen einfliegen. Im Minutentakt kommen sie. Barcelona Fun City Blues. Aber wir senden weiter. Contrabanda FM seit 31 Jahren auf 91.4 in der Stadt. Ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Heute wird es ziemlich philosophisch zugehen. Denn wir haben einen Beitrag zum 81. Jahrestag des Todes von Walter Benjamin vorbereitet. Viel Vergnügen beim Hören. Ich bin nicht zu verhandeln, ein Mensch, Boy. Vom 24. bis zum 26. September 2021 fand in Portbou der Walter Benjamin Kongress Escuela de Verano Walter Benjamin Portbou 2021 statt. Das Hauptthema lautete Europeismo y Fronteras, Europäertum und Grenzen. Eine der Vortragenden war die Philosophin Claudia Callas, die mit einer Doktorarbeit über Friedrich Hölderlin hervorgetreten war. Sie war lange Zeit Lehrerin am Goethe-Institut hier in Barcelona. Sie ist unter anderem Übersetzerin von katalanischer Poesie des 20. Jahrhunderts ins Deutsche. Wir hören gleich ein Interview mit Claudia Callas und Ulrike Fiedler, ebenfalls Philosophin, über diesen Walter Benjamin-Kongress. Doch zuvor ein bisschen Musik aus der Epoche. Ballade von der Unzulänglichkeit menschlichen Streben. Der Mensch lebt durch den Kopf, sein Kopf reicht ihm nicht auf. Versuch es nur von deinem Kopf, lebt höchstens eine Lauf. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Niemals merkt er eben diesen Lug und Trug. Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht. Und mach dann noch einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlecht genug. Doch sein höheres Streben ist ein schöner Zug. Ja, renn nur nach dem Glück, doch renne nicht zu sehr, denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht anspruchslos genug. Drum ist all sein Streben nur ein Selbstbetrug. Die ewige Wiederkunft ist ein Versuch, die beiden antinomischen Prinzipien des Glücks miteinander zu verbinden, nämlich das der Ewigkeit und das des noch einmal. Ein glückliches Ende. Die Idee der ewigen Wiederkunft zaubert aus der Misere der Zeit die spekulative Idee oder die Phantasmagorie des Glücks hervor. Nietzsches Heroismus ist ein Gegenstück zum Heroismus von Baudelaire, der aus der Misere des Philisteriums die Phantasmagorie der Moderne hervorzaubert. Der Begriff des Fortschritts ist in der Idee der Katastrophe zu fundieren, schreibt Walter Benjamin. Dass es so weitergeht, ist die Katastrophe. Sie ist nicht das jeweils Bevorstehende, sondern das jeweils Gegebene. Strindbergs Gedanke, die Hölle ist nichts, was uns bevorstünde, sondern dieses Leben hier. Walter Benjamin. Es ist der 28. September 2021. Es ist 11 Uhr am Vormittag. Wir befinden uns an der Place Bon Succès. Hier am Tisch sitzen zwei Frauen. Die werden heute etwas über eine Walter Benjamin-Veranstaltung berichten. Escuela de Verano Walter Benjamin, Portbou 2021. Del 24 al 26 September, vom 24. bis zum 26. September hat diese Veranstaltung stattgefunden. Zuerst einmal hallo. Hallo, ich bin Claudia Kallas. Vielen Dank für die Einladung, hier teilzunehmen. Ich war mal Deutschlehrerin am Goethe-Institut. Jetzt widme ich mich nur noch der Philosophie, der Literatur und der Übersetzung. Hallo, ich bin Ulrike Fiedler und ich bedanke mich auch ganz herzlich. Und ich bin noch Lehrerin am Goethe-Institut und ich interessiere mich sehr für Philosophie und ja, deshalb bin ich hier. Danke fürs Kommen. Meine erste Frage, welche Eindrücke habt ihr beide mitgebracht von dieser Veranstaltung? Wir waren letztes Wochenende auf dieser Veranstaltung und ich möchte erstmal kurz etwas über Portbou, über diesen Ort sagen, der mich immer sehr, sehr beeindruckt, einfach weil es ein Grenzort ist. Ich finde eigentlich Grenzorte immer sehr interessant und beeindruckend. Beeindruckend ist auch dieser riesige Bahnhof, den ich schon kenne, als ich als 17-Jährige mit dem Interrail da war und von Frankreich nach Spanien gewechselt bin. Und natürlich musste man immer umsteigen wegen der Schienen, weil die Schienen in Spanien breiter angelegt sind. Und der Tramontana ist sehr wichtig. Wir hatten das dieses Wochenende nicht, aber die Male, die ich vorher da war, gab es diesen unglaublichen Wind, der an den Fensterläden gerüttelt hat, dass man kaum schlafen konnte. Die Vögel und natürlich das Schicksal von Walter Benjamin. Und das wird ja jedes Jahr dort wieder, daran wird erinnert, an seinen Leidensweg, sagen wir mal so. Und ganz allgemein, es waren interessante Vorträge und es ist einfach auch, finde ich, immer wieder sehr positiv, dass sowas möglich ist, dass solche Veranstaltungen möglich sind und jeder daran teilnehmen kann. Jeder. Die Veranstaltung ging, wie ich hier erfahre, über 3 Tage. Was sind deine persönlichen Eindrücke, Claudia? Mein persönlicher Eindruck, also im Zentrum steht meine Teilnahme als Vortragende. Das allgemeine Thema der diesjährigen Tagung war ja Europeismo y Fronteras. Also Europäertum und Grenzen, könnte man das nennen. Ja, und da ja Portbou selber ein Grenzort ist, wie Ulrike schon sagte, wo viele Flüchtlinge über die Pyrenäen das Exil in Frankreich gesucht haben, habe ich gedacht, als man mich einlud, teilzunehmen, dass dieses Thema der Flüchtlinge heute und der europäischen Flüchtlingspolitik heute nicht fehlen darf und habe darüber gesprochen. Insgesamt möchte ich sagen, dass ich diese Gedenkveranstaltung, die ja jedes Jahr stattfindet, interessant finde, weil sie sich eben nicht so ganz strikt an Benjamin-Auslegungen hält, sondern weil Benjamin einfach eine Inspiration ist, um über aktuelle Themen zu sprechen. Und da haben dann auch Kunst und geschichtliche Themen und philosophische Themen und literarische immer einen Platz. Was bedeutet Benjamin heute noch für dich bzw. für euch beide? Für mich ist Benjamin ein ganz wichtiger Philosoph und Schriftsteller, muss ich sagen. Ich schätze ihn auch sehr als geradezu lyrischen Schriftsteller. Und in seinem Denken steht für mich ganz besonders im Vordergrund seine Geschichtsphilosophie, die uns, denke ich, auch eine gewisse Verantwortung vermittelt. Das Gedächtnis der Geschichte im Sinne der Verlierer der Geschichte nicht aus dem Blick zu verlieren und uns daraus auch verantwortlich zu fühlen für das, was heute passiert. Und diese Ineinanderblendung von Gegenwart und Vergangenheit, finde ich, ist ein interessantes Moment in seiner Geschichtsphilosophie. Ja, ich denke ganz ähnlich wie Claudia. Was viele an Benjamin fasziniert, das ist der unglaubliche Reichtum an seinen Gedanken und dass man ihn nicht richtig einordnen kann. Er lässt sich einfach nicht in eine Schublade einordnen. Also das sieht man auch an seinen Freundschaften, die er hatte, zum Beispiel mit Bertolt Brecht, mit dem er sehr viel über den Marxismus, über den historischen Materialismus diskutiert hat. Gershom Scholem, der sehr für die Auslegung des Talmuds und sehr viel darüber forschte. Und der Dritte im Bunde war Adorno, also da ging es um die kritische Theorie. Und Benjamin hat sich eigentlich nirgendwo einordnen lassen. Und ich glaube, das ist gerade heute, wo wir ja immer mehr in Kategorien denken, in Schubladen, Dinge in Schubladen einzuteilen versuchen, ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass so wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Freigeist, dass er wirklich ein Freigeist war, der sich eigentlich keine Grenzen auferlegt hat. Das finde ich so interessant. Wie war diese Veranstaltung insgesamt besucht und welche Art von Publikum war dort? Diese Veranstaltung ist immer gut besucht. Sie findet statt in dem alten Rathaus, was irgendwann auch mal ein Benjamin-Zentrum werden soll. Aber das ist ein uraltes Projekt und wir wissen nicht, ob es wirklich mal möglich sein wird. Publikum, es kommen viele Leute, ich war ja jetzt schon auch in früheren Jahren dort. Inzwischen ist es vor allen Dingen so eine Art Stammpublikum, was sich dort versammelt. Und wie dann auch jemand in einer Diskussion beklagte, leider ist das Durchschnittsalter inzwischen schon nicht mehr ganz so jung. Und es wäre schöner, auch wieder jüngeres Publikum dahin zu bekommen, weil es wirklich keine hermetische Veranstaltung ist, ne? Weil es um ganz aktuelle Dinge geht. Was sind die Bezüge zu heute? Du hast gesagt, Claudia, die Flüchtlings- oder Flüchtendenkrise. Diese fürchterlichen Bilder, die täglich auf uns einstürmen, von der Southern Border in den USA, von der Grenze jetzt zu Afghanistan und den angrenzenden Ländern. Die Leute fliehen und fliehen und fliehen in immer größeren Mengen. Was hätte Benjamin dazu zu sagen? Benjamin ist vor dem deutschen Faschismus geflohen, beziehungsweise dem europäischen Faschismus. Wovor fliehen diese Leute? Und was ist die Parallele zur Flucht Benjamins und zu den Fluchten heute? Ja, diese Menschen flüchten auch vor Kriegen, vor Bürgerkriegen, vor Misshandlungen, Misshandlung von Frauen. Aber sie flüchten auch, und das, denke ich, ist etwas, was man der europäischen Flüchtlingspolitik kritisch entgegenhalten muss. Diese Menschen flüchten aus Not, aus wirtschaftlicher Misere. Aus wirtschaftlicher Misere, die europäische Politik und auch überhaupt die reichen Staaten der Welt verursachen, indem sie diese Länder ausbeuten. Und diese Unterscheidung von Flüchtlingen mit Recht auf Asyl, was ja auch immer weiter beschnitten wird, politischen Flüchtlingen, diese Unterscheidung dann von Wirtschaftsflüchtlingen, die man als illegale Flüchtlinge brandmarkt, das muss aufhören, finde ich. Und da wäre Benjamin wahrscheinlich auch mit einverstanden gewesen. Also was mich sehr fasziniert hat an dieser Veranstaltung, das war Claudias Vortrag über die Flüchtlingskrise heute. Und ganz am Anfang hat sie zwei Fotos fast so nebeneinander gestellt. Das eine, das waren republikanische Flüchtlinge, die aus Spanien bzw. Katalonien geflüchtet sind und dann in Argelès, ne, war das, in Argelès-sur-Mer in einem Flüchtlingskampf waren, direkt am Strand. Und daneben hast du ein Foto gestellt von Moira, war das mal? Das war jetzt Idomeni, das ist im Innern Griechenlands, also nicht an der Küste gewesen, aber trotzdem ähnliche Bilder, Leute mit ganz improvisierten Zelten, also ohne richtigen Schutz in der Kälte. Ja, genau, und man hat im Grunde gesehen, es hat sich eigentlich überhaupt nichts, es hat sich nicht viel verändert eigentlich. Und Claudia hat also sehr didaktisch, sehr gut organisiert, die Zahlen auch vorgetragen und letztendlich am Ende des Vortrags, wir waren, die Zuhörerschaft, wir waren alle so von so einer Impotenz belastet, befallen, dass wir alle nur ausdrücken konnten, wie wir uns fühlen, wie ohnmächtig wir uns fühlen, dass jeder, wir sind alle gute Menschen, wir würden alle gerne was ändern, aber das ist, wo können wir anfangen? Was kann man tun, um diese unglaubliche Krise zu verbessern, um sie zu lösen? Claudia, ein paar Highlights aus der Veranstaltungsreihe in Port Bow. Ja, für mich war das entscheidende Highlight die Bekanntschaft mit der Malerin Nuria Quevedo und ihrem Mann, dem Dokumentarfilmer Karl-Heinz Mund. Sie waren dort, um den Film, den Karl-Heinz Mund über die Malerin Nuria Quevedo gedreht hat, zu zeigen. Ein Film aus den 70er Jahren, wo die hier eigentlich überhaupt nicht bekannte Malerin ihr Werk vorstellt, ihre Geschichte vorstellt. Der Film hat den Titel Eine Berlinerin aus Barcelona. Sie hat selber das Exil erlebt als junges Mädchen, 15-jährig, also sie wurde 1938 mitten im Bürgerkrieg im Bombenhagel hier in Barcelona geboren. Der Vater war Republikaner, hat dann die Möglichkeit gehabt, merkwürdigerweise in Deutschland ins Exil zu gehen. Und so sind dann auch Nuria und ihre Mutter in den 50er Jahren nach Ostberlin in die DDR gegangen, ins Exil. Dort hat Nuria Quevedo ihre Ausbildung als Malerin machen können und wurde dort recht bekannt als Illustratorin und später auch als Malerin. Ihr Werk ist unglaublich eindrucksvoll, beeinflusst vom deutschen Expressionismus, aber auch vom spanischen Hyperrealismus. Und ja, das war eben für uns unglaublich interessant, sie kennenzulernen und auch mit den beiden noch zu sprechen über die Situation in der DDR. Interessanterweise hat Nuria Quevedo als Exilmalerin die Möglichkeit gehabt, in der DDR sich nicht so sehr an den sozialistischen Realismus halten zu müssen. Also sie hat da mehr Freiheiten gehabt als deutsche Maler zum Beispiel. Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Die Idee des Messianismus und die Idee der Revolution und der Klassenkämpfe zusammenzubringen, war wohl eine Grundidee von Walter Benjamin. Was könntest du dazu sagen als Philosophin, Claudia? Das ist ein ganz schwieriger Balanceakt, denke ich, auch für Benjamin gewesen. Es kommt ihm darauf an, eben den Fortschrittsbegriff, das Fortschrittsdenken zu kritisieren, das ja auch den Marxismus charakterisiert, die ganze Sozialdemokratie charakterisiert. Er spricht dann in einer Bemerkung auch ganz böse von der Auffassung der Geschichte als Wartesaal. Das darf nicht sein. Er meint, jeder Moment ist der richtige Moment, um die Revolution zu machen, also um zumindest zu sagen, stopp, halt, so darf es nicht weitergehen. Denn er sagt, dass es immer so weitergeht, das ist die Wiederkehr des Immergleichen. Der Fortschritt ist die Wiederkehr des Immergleichen. Das ist nichts Neues. Das Neue bekommen wir erst, wenn wir sagen, halt. Und dieser Gedanke kommt her aus dem Messianismus. Also ich denke, Benjamin macht da eine weltliche Interpretation dieses religiösen Gedankens. Aber eben, der Messias ist in jedem Moment. Der Messias kommt nicht in irgendeiner Zukunft. Und er kommt dann, wenn wir der Welt den richtigen Dreh geben. Ne? Die Wanderung. Die Wanderung. Also, das war leider dieses Mal nicht so. Ich weiß nicht, aus welchen Gründen. Es war früher an dieser Tagung, schloss sich immer eine Wanderung an. Und zwar konnte man dann noch einmal den Fluchtweg von Walter Benjamin nochmal nachgehen. Und das haben Claudia und ich zweimal zusammen gemacht. Das erste Mal war vor 10 Jahren und das habe ich eigentlich am schönsten in Erinnerung. Wir wurden morgens früh um 8 Uhr von Port Bow mit dem Bus nach Banyuls-sur-Mer gebracht. Da empfing uns dann der Bürgermeister. Und der Bürgermeister übrigens, ich weiß jetzt nicht, ob der noch im Zusammenhang stand mit dem Bürgermeister, den Lisa Fitko immer zitiert. Weil Lisa Fitko, die wiederum Benjamin damals bei der 1940 bei der Flucht geholfen hat, die sprach in ihrem Buch, spricht in ihrem Buch Mein Weg über die Pyrenäen von einem Bürgermeister von Banyul, der ihr sehr geholfen hat, der ihr gezeigt hat, welchen Fluchtweg sie gehen kann und der ihr teilweise auch Proviant zugeschanzt hat. Naja, auf jeden Fall kamen wir dann an und dann ging es los, erst aus dem Dorf heraus und dann durch die Weinberge. Das ist ein unglaublich steiler Weg hoch. Man muss da wirklich 1,5 Stunden, würde ich mal sagen, ne? Muss man steil hochgehen. Dann kommt man nach einiger Zeit dann auf ein Plateau und das ist einfach unglaublich schön. Man sieht links die Bucht von Banyul und rechts sieht man dann Richtung Spanien. Und das Meer und der Himmel, es ist unglaublich. Freiheit, Grenzenlosigkeit. Und deshalb umso mehr kontrastiert das dann mit der Situation, in der diese Flüchtlinge sich befanden. Auch Walter Benjamin, die mussten weg, die mussten einfach, die haben diese Freiheit gesucht. Die wollten über Spanien nach Lissabon und dann die letzten Schiffspassagen in die Vereinigten Staaten nehmen. Und ja, das ist so eine Gegensätzlichkeit, die mich schon sehr betroffen hat. Und ganz im Falle von Walter Benjamin, da beschreibt die Lisa Fitko, dass er zwar erst Ende 40, aber sehr gesundheitlich sehr angegriffen, also der war starker Raucher gewesen und auch ein bisschen übergewichtig, glaube ich. Der hatte hatte Herzprobleme, hatte große Schwierigkeiten, diesen steilen Weg zu gehen. Hat eine Nacht vorher schon, ist mit Lisa Fitko den Tag vorher ein bisschen Probe gegangen und ist dann da auch in der Nacht geblieben. Er hat gesagt, ich gehe jetzt nicht mehr zurück ins Dorf, das schaffe ich morgen alles nicht mehr. Und hat sich dann aber sehr diszipliniert immer seine Zeit eingeteilt, ist immer eine Stunde gegangen, hat 10 Minuten Pause gemacht, eine Stunde gegangen, 10 Minuten Pause gemacht und hatte immer seine schwere Aktentasche bei sich. Und dann haben sie, Lisa Fitko hat auch gefragt, warum wollen Sie denn diese Aktentasche mitnehmen? Und er sagte, das ist sehr, sehr wichtig, das sind meine Manuskripte. Wichtiger als mein Leben, das ist wichtiger gesagt, ne? Als mein Leben, das muss unbedingt in die Vereinigten Staaten kommen. Ja, und dann laut Lisa Fitko, sie hat sie dann auf die spanische Seite gebracht. Lisa Fitko musste wieder zurück, die durfte sich auf keinen Fall in Spanien verhaften lassen. Und dann kam diese kleine Gruppe, das waren 3, eine Mutter mit ihrem Sohn und eben mit ihrem 16-jährigen Sohn und eben Walter Benjamin, die kamen dann in Port Bow an der Grenze an. Port Bow war zu der Zeit auch voll mit Gestapo-Leuten, Spionen und. Und die haben dann den Walter Benjamin nicht reingelassen, weil ausgerechnet an diesem Tag oder einen Tag vorher kam ein neuer Erlass, dass die nach Spanien einreisen, brauchen eine Ausreisegenehmigung von Frankreich. Und das wusste weder Lisa Fitko noch wusste niemand. Und man hat dann Benjamin gestattet. Er durfte dann eine Nacht im Hotel in Port Bow bleiben, bevor er dann zurück musste nach Frankreich. Und da hat er sich dann das Leben genommen. Und zwar ist jetzt nicht ganz klar, also es gibt einen sehr interessanten Film aus dem Jahr 2005, der heißt Wer tötete Walter Benjamin? Quien mató a Walter Benjamin? Und da wird von dem Regisseur, ich glaube Maus heißt er, wurde so ein bisschen diese These vom Selbstmord angezweifelt. Also es wurde gesagt, es kann auch sein, dass er einfach erstlich falsch behandelt wurde. Und dieser Film ist von daher auch interessant, weil da werden noch sehr viele Leute aus Port Bow gefragt, alte Leute, die angeblich noch mit dem Walter Benjamin irgendwie in Kontakt gestanden haben, die ihn gesehen haben wollen. Und es wird daraus auch nochmal diese ganze Miserie klar, Es gibt dort Republikaner und es gibt Frankisten. Und man hört genau, wer was zu erzählen hat. Teilweise auch immer noch eine große Verbitterung dahinter steht und. Also auf jeden Fall hat Benjamin sich dann in diesem Hotel das Leben genommen. Am nächsten Tag waren die spanischen Grenzsoldaten so betroffen, dass sie dann diese beiden durchwinken lassen. Und dann war auch der Erlass schon wieder nicht mehr gültig. Und das ist so ein bisschen dieses Schicksal, was diesen Benjamin getroffen hat. Der hatte einfach in seinem Leben immer Pech gehabt. Also die Hannah Arendt, die spricht von dem buckligen Männlein, was immer den Walter Benjamin begleitet hat. Dieses bucklige Männlein, das den Milchkrug zerbrechen lässt, was irgendwie die Scheibe zerbrechen lässt. Und ich glaube, so von diesem Schicksal war ja so ein bisschen, dieser bucklige Mann hat ihn immer so ein bisschen begleitet. Port Bow ist also ein Erinnerungsort, wo, könnte man sagen, Wallfahrten zum Benjaminschen Gedenken unternommen werden. Ja, Wallfahrten, das wäre jetzt vielleicht nicht der richtige Begriff. Meistens, ich habe keine großen Gruppen dahin wandern sehen. Port Bow ist Gedenkort geworden, an dem diese Tagungen stattfinden, seit Dani Caravan dort ein Memorial errichtet hat. Dieses Memorial, das entstand noch aus Initiative einiger deutscher Bundesländer zusammen mit der spanischen Regierung und der Stadtverwaltung von Port Bow. Und dieses Memorial steht, es sind verschiedene, also eine Installation, die verschiedene Stellen hat, um den Friedhof von Port Bow herum, wo ja Benjamin ursprünglich auch begraben wurde. Und das eindrucksvollste Teil dieser Installation ist für mich ein Tunnel aus oxidiertem Eisen, der in den Abhang reingefräst wurde und auf das Meer zeigt. Und zwar auf eine Stelle, die Dani Caravan genau ausgesucht hat, nämlich wo die Wellen so eine flache Stelle mit Steinen umspielen. Wenn man da von oben reinguckt, dann hat man Licht im Blick und ja, im Ausblick. Und wenn man dann reingeht in diesen Tunnel, das ist wie so ein, ja, fast wie ein Geburtstunnel, dann stößt man plötzlich vor eine Glasscheibe und kann nicht weiter. Und diese Erfahrung, also es ist ein Memorial, das ist eine Erfahrung einem auch vermittelt, ne? Diese Erfahrung dieser frustrierten Flucht, denke ich, wird dadurch ganz gut vermittelt. Also Dani Caravan und sein Memorial, was man eben heutzutage besichtigen kann. Und an manchen Wochenenden veranstaltet Pilar Placerisas, die auch jetzt diese Tagungen immer organisiert, Führungen um dieses Denkmal herum und gibt Erklärungen, die zum Teil Dani Caravan auch selber niedergeschrieben hat. Vielleicht darf ich dazu noch kurz sagen, also da unten an dieser Glasscheibe, auf die man ja quasi stößt, wenn man runtergeht, dann ist dieses bekannte Zitat von ihm: schwerer ist es, das Gedächtnis der Namenlosen zu ehren, als das der Berühmten. Dem Gedächtnis der Namenlosen ist die historische Konstruktion geweiht. Und ich glaube, dass, ja, um das abzuschließen, Benjamin war ja im Grunde ein Namenloser. Also er sagt, ich sterbe hier an einem Ort, das ist ein anderes Zitat, das ist an dem Haus, sein letzter Brief, da schreibt er an Adorno, da schreibt er, ich sterbe hier in einem kleinen Ort, in einem kleinen Grenzort, wo mich niemand kennt. Und quasi als Namenloser, ja, und er hat es aber trotzdem aus dieser Anonymität herausgeschafft und ist quasi aber trotzdem so ein Vertreter dieser vielen Namenlosen, die auf den Fluchten sterben, wie auch heute die vielen, die im Mittelmeer sterben oder an den Grenzen sterben. Herbst im Niemandsland. Claudia, dein persönliches Verhältnis zum Schriftsteller und Philosophen und zum Denker Walter Benjamin und seinem Werk. Leider habe ich kein persönliches Verhältnis zu ihm haben können, weil er ein bisschen früher gestorben ist. Aber mein Lieblingsbuch ist Berliner Kindheit. Ich finde, das ist ein Buch, das einmal zeigt, dass er wirklich ein Dichter war, aber auch die Episoden, die er beschreibt. Und zwar nicht nostalgisch. Es ist ein Buch, das ja fast schon im Exil entstand. Er war da zum zweiten Mal auf Ibiza. Und wusste schon, glaube ich, dass es keine Rückkehr nach Deutschland mehr gab. Und aus dieser Situation heraus schreibt er über eine verlorene Welt seiner Kindheit eben. zum Beispiel das Telefon in dem langen Flur des Hauses seiner Eltern. Das sind zum Teil auch unheimliche Geschichten. Und in diesen Erinnerungen, ja, ist eine Melancholie, die ja, mich sehr gefangen nimmt. Und es hat auch was zu tun mit seiner Erinnerungstheorie, die auch etwas zu tun hat natürlich mit seiner Geschichtsphilosophie. Also da spielt noch rein seine Beschäftigung mit Proust, die Mémoire involontaire, also auch, dass man die Erinnerung nicht haben wollen kann, sondern sie muss kommen. Ja? Sie kommt in einem unerwarteten Moment. Und all das spielt auch rein in diese Berliner Kindheit. Ja. Die Berliner Kindheit, ich mag vor allem dieses Kapitel über dieses zu spät kommen. Ich weiß nicht, ob ihr das erinnert, das Schulkind, was zu spät kommt, und er beschreibt diese Gänge, die Korridore, alles ist schon ganz still und man hört irgendwie hinter den Klassenzimmertüren hört man nur die Lehrer sprechen. Das hat mich auch sehr beeindruckt. Ich habe über Benjamin studiert, also ich habe Philosophie studiert und vielleicht im dritten oder im zweiten Studienjahr kreuzte sich mein Weg mit Walter Benjamin, weil ich Adorno Ästhetische Theorie gelesen habe und da geht es dann um diesen Begriff der Authentizität und wie ist es möglich, in Begriffen das Authentische auszudrücken, also was Begriffe, die ja schon irgendwie missbraucht werden, die unser Denken in eine bestimmte Richtung lenken. Wie können wir trotzdem das Wahre, wie können wir das irgendwie begreifen? Und Adorno spricht da von so einer Apparatur, einer Erscheinung und auch von diesem Begriff der Konstellation. Und das hat mich sehr fasziniert. Ich war mit zwei anderen Frauen zusammen, wir haben eine Arbeitsgruppe gehabt. Und wir haben sehr viel darüber nachgedacht, diese Konstellation, wie kann das sein? Benjamin spricht irgendwann in einem früheren Werk darüber, es ist halt wie die Sterne am Himmel, sie sind quasi wie so Signale und da im Ganzen drückt sich dann das aus, was zum Beispiel ein Kunstwerk ausdrücken möchte. Und wir waren so begeistert davon und wir haben dann angefangen, in einer Arbeitsgruppe einmal die Woche uns zu treffen und haben sehr viel Benjamin gelesen, wir haben die Ästhetische Theorie von Adorno gelesen und das ging dann so weit, dass ich angefangen habe, von Walter Benjamin zu träumen. Und es war ein Traum, der mir besonders in Erinnerung geblieben ist, dass ich bin in einen Ort gekommen und es war wie so ein kleines Dorf und da standen alles so Leute ganz in kleinen Gruppchen zusammen und flüsterten miteinander und alle hatten so ein betroffenes Gesicht und dann wusste ich nicht, was ist denn passiert und dann sagte einer zu mir, ja, Walter Benjamin ist gestorben. Auch dieses unfassbare Tod ist ja auch immer was Unfassbares, was irgendwie durch diese Stimmung, fand ich, sehr gut zum Ausdruck kam. Das ist sehr interessant, denn die Träume sind ja auch bei Benjamin ungeheuer wichtig. Er hat ja ganz viele Träume aufgeschrieben, hat auch wirklich sich immer hingesetzt und seine Träume notiert. Und das war das Unbewusste, das war für ihn auch eine Quelle der Erinnerung letztendlich. Ja, und deshalb glaube ich auch, dass es eben wichtig mit diese Erscheinung, diese Apparition, dass in dem Kunstwerk, dass etwas erscheint in dem Moment, weil es eben nicht nur mit dem Bewusstsein zu begreifen ist, sondern auch mit dem Unbewussten. Und das ist gerade in der Kunst ja häufig, der Kunstwahrnehmung häufig der Fall ist. Ulrike und Claudia, zwei Philosophinnen mit Doktortitel, mit Claudia, publizierten Werken. Ich danke euch vielmals für eure Stellungnahme und eure interessanten Eindrücke, die ihr hier geschildert habt. Vielen Dank. Tschüss. Gerne. Tschüss. Ja, gern gemacht. Tschüss. Und wir grüßen alle Zuhörerinnen und Hörer von Niemandsland, Contrabanda. Hört weiterhin immer schön zu. Und vielen Dank fürs Zuhören. Das Fenster weht der Wind, Hermann wacht im Hafen. Steige in das Schiff, mein Kind, du musst schlafen, schlafen. Über über dir der Himmel war und dein Engel weht. Träumend fährst du durch die Nacht, denn das Lieder klingt. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 218. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de junio de 1933. Y con ayuda de Dios, es por la España. Los bravos hombres del pueblo. Rebellion, Revolution und Repression. Zweiter Teil. Erinnere du dich und sorge dafür, dass andere sich erinnern. Luis Cernuda. Spanien 1936. Außerhalb der städtischen Siedlungen war aber auch linkes Sektierertum weit verbreitet. Anders ist es kaum nachvollziehbar, dass beispielsweise 1936 ein Mitglied der CNT aus einem Dorf in der Provinz Valencia auf die Idee verfiel, seine neugeborene Tochter nach Stalin zu benennen. Diese sektiererischen Tendenzen können gewiss als Beleg dafür gelten, dass die politischen Organisationen der Linken bei Ausbruch des Krieges außerhalb der wichtigen städtischen Ballungsräume nur schwach vertreten waren. Auch wenn sich dies im Laufe des Krieges allmählich änderte, die Flügelkämpfe hatten ohnehin viel häufiger lokalpolitische als ideologische Ursachen und resultierten beispielsweise aus ganz speziellen Spannungen aufgrund kriegsbedingter materieller Engpässe. Die kollektiven und kooperativen Strukturen, die sich im Sommer 1936 herausbildeten, stellten nicht zuletzt den Versuch dar, die sozialen und politischen Basiskonflikte zu lösen, die die Republik der Vorkriegszeit von 1931 bis 1936 hinterlassen hatte. Im Verlauf dieses Prozesses kam es in vielen Kommunen zu einem völligen Umsturz der gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Machtverhältnisse. Eine sehr viel dunklere Seite dieser Umverteilung der Macht ist, dass sie häufig mit einer Welle der Gewalt einherging. In den ersten Wochen nach dem Putsch gab es auf dem Territorium der Republik weder einsatzfähige Polizeikräfte noch eine funktionierende Rechtsprechung. Hinzu kamen diverse de facto Amnestien, die dafür sorgten, dass sich die Gefängnisse rasch leerten, die verschiedensten Privatfehden ausgefochten und kriminelle Delikte unter dem Deckmantel einer vorgeblich revolutionären Gerechtigkeit verübt wurden. Als der Krieg in den ersten 8 Monaten immer mehr eskalierte, kam es im republikanischen Spanien mehrmals zu Gewaltausbrüchen. Dabei dürften die angsteinflößenden Erfahrungen verheerender Bombenangriffe ebenso wie die Gerüchte über Massenerschießungen und andere Gräuel im Machtbereich der Rebellen eine wichtige Rolle gespielt haben. Allerdings hatten die unmittelbar nach dem Militärputsch auf dem Territorium der Republikaner von der Zivilbevölkerung verübten Gewalttaten eindeutig politische Motive. Diese Menschen waren empört über den Versuch der Putschisten, die Uhr gewaltsam zurückzudrehen und die alten Machtverhältnisse wiederherzustellen. Deshalb richteten sie ihre gewaltsame Rache gegen sämtliche Symbole dieser alten Macht, seien es amtliche Dokumente oder menschliche Repräsentanten. So vernichteten sie etwa Besitzurkunden und Katastereinträge oder ermordeten Priester, Zivilgardisten, Polizisten, Unternehmer und Gutsverwalter. Die Gewaltausbrüche nach dem Putsch gingen also fast immer auf Konflikte zurück, die bereits vor dem Bürgerkrieg geschwelt hatten, etwa um die Verhinderung der Landreform und der neuen Sozialgesetze, die Entlassung von Arbeitern nach dem Generalstreik von 1934 oder auch das Ausbleiben sozialpolitischer und arbeitsrechtlicher Reformen nach den Wahlen vom Februar 1936. Bisweilen nahmen diese Ausschreitungen aber auch ausgesprochen dramatische, fast rituelle Formen an, was noch auf andere Motive hindeutete. Zunächst und vor allem hatten sie jedoch eine symbolische Funktion. Die Täter ermordeten und demütigten nämlich nicht nur ihre Feinde, sondern wandten sich allgemein gegen jene Mächte der Unterdrückung, denen sie sich hilflos ausgeliefert fühlten. Das erklärt teilweise, weshalb wohlwollende Arbeitgeber oder gute Priester ebenfalls in ihr Visier gerieten. Das wohl bekannteste, wenn auch nicht einzige Beispiel derartiger symbolischer Morde im republikanischen Spanien waren die gegen den Klerus gerichteten Gewaltausbrüche ungeahnten Ausmaßes, bei denen fast 7000, meist männliche Geistliche, ums Leben kamen. Priester und Mönche wurden ermordet, weil sie als Repräsentanten einer repressiven Kirche galten, die historisch meist auf der Seite der Reichen und Mächtigen gestanden und deren Führung den Militärputsch unterstützt hatte. Nicht selten bekamen aber auch die in der Kirche aktiven Laien die antiklerikale Wut zu spüren. Ein Zeitgenosse hat später berichtet, dass in den Augen vieler Menschen auch der Vorsänger und der Glöckner zu der alten Ordnung gehörten, die es zu zerstören galt. Paradoxerweise war an den antiklerikalen Ausschreitungen aber auch häufig ein zutiefst religiöser Impuls beteiligt. Der Akt der Entweihung selbst, etwa die Zerstörung oder Profanisierung von Kirchen oder die Schändung von Gräbern, in denen Geistliche bestattet lagen, zeigt nur zu deutlich, welche Macht die beteiligten Gewalttäter der Religion und der Kirche weiterhin beimaßen. Im Rückblick erscheinen die Gewaltausbrüche, zu denen sich im republikanischen Spanien ganz normale Menschen hinreißen ließen, alles andere als unerklärlich. Gleichwohl beschädigten sie das Ansehen der Republik im Ausland just in dem Augenblick, da diese dringend auf auswärtige Unterstützung angewiesen war. Ohne Hilfe von außen konnte die Republik der zunehmenden militärischen Bedrohung durch die Aufständischen nicht länger standhalten. Für die regierenden Republikaner und Sozialisten, in deren Augen sich die Legitimität der Republik gerade daraus ableitete, dass sie verfassungsmäßige und rechtsstaatliche Verfahrensweisen bewahrte, kam die Erkenntnis, dass sie nicht die Macht besessen hatten, Gesetzlosigkeit und Gewalt zu verhindern, einer Katastrophe gleich. Allerdings gibt es zahlreiche Beispiele dafür, dass führende Politiker sich persönlich dafür einsetzten, Menschenleben zu retten. Sie waren deshalb fest entschlossen, die außer Kontrolle geratenen Gewaltausbrüche zu beenden, und aus dieser Entschlossenheit erwuchsen die moralische Verpflichtung und das Bestreben, angesichts jenes Zustandes allgemeiner Auflösung, den der Putsch verursacht hatte, die Autorität der republikanischen Zentralregierung wiederherzustellen. Die Aufständischen wiederum stellten den Putsch in der Öffentlichkeit als Versuch dar, einen gewaltsamen Umsturz der Linken zu verhindern. Doch auch hier zeigt sich im Rückblick wieder, dass der Aufstand erst die Bedingungen für ein solches Ausmaß an Gewalt geschaffen hatte, und zwar nicht nur auf dem Territorium der Republik. Im Machtbereich der Aufständischen gaben Vertreter der faschistischen Phalange, aber auch der katholischen Massenpartei CEDA, monarchistische Großgrundbesitzer, Geschäftsleute und Kleriker in den Tagen und Wochen nach dem Juliputsch eine Reihe von Erklärungen heraus. Diese Erklärungen waren weder untereinander noch mit den Militärbehörden abgestimmt. Gleichwohl wiesen sie bemerkenswerte Übereinstimmungen auf. Sie forderten nämlich immer wieder, dass Spanien gesäubert werden müsse. Bisweilen sprachen sie sogar von der Notwendigkeit eines Blutopfers. Diese Verlautbarungen schürten jene brutale Repression, die von den Rebellen in ihrem gesamten Machtbereich von Anfang an praktiziert wurde, und zwar auch in den Gebieten, in denen sie weder auf bewaffneten noch auf politischen Widerstand stießen, wo es weder eine Front noch vorrückende oder zurückweichende Truppenverbände gab, wo also nach der gängigen Definition gar kein Krieg stattfand, sondern ein Kulturkampf ausbrach, der in den Köpfen der Gewalttäter bereits seit längerem tobte. Der Putsch hatte diesen Kulturkrieg sanktioniert und damit den Massenmord ermöglicht. Stärker noch als auf republikanischer Seite gründete die Gewaltbereitschaft der Putschisten auf einem dualistischen Weltbild, das in historischer Sicht mit bestimmten Formen des Katholizismus verbunden ist. Dabei waren die Gewalttäter auf dem Territorium der Rebellen gewiss davon überzeugt, dass sie von völlig anderen Motiven geleitet seien als ihre republikanischen Feinde. Aber auch hier ging es vor allem um eines, die Vernichtung von allem, was anders war. Während etliche Republikaner chiliastische Ziele verfolgten, das heißt, das Morden als ein Mittel betrachteten, Tabula rasa zu machen, um eine schöne neue Welt zu schaffen, betrachteten die Aufständischen die Vernichtung ihrer Feinde vielfach als Prozess der Säuberung, als Versuch, die Gesellschaft von unreinen Elementen zu befreien. Dieser Säuberung fielen Menschen aller Altersstufen und Gesellschaftsschichten zum Opfer. Sie alle hatten eines gemeinsam. Sie standen für die Veränderungen, die mit der Republik Einzug gehalten hatten. Das galt nicht nur für diejenigen, die sich in der Politik engagierten, obwohl republikanische Parlamentsabgeordnete und Bürgermeister, deren man habhaft werden konnte, meist sofort liquidiert wurden. Es beschränkte sich auch nicht allein auf jene, die von der Umverteilungspolitik der Republik materiell profitiert hatten, obwohl in den Städten die Arbeiter und auf dem Land die Pächter und Landarbeiter zu Tausenden umgebracht wurden. Vielmehr waren von der Säuberung auch Menschen betroffen, die für kulturelle Veränderungen standen und deshalb als Bedrohung der althergebrachten Lebensformen und Denkweisen angesehen wurden. Fortschrittliche Lehrer und Intellektuelle, durch Eigeninitiative zu einer gewissen Bildung gelangte Arbeiter oder neue Frauen. Die Gewalttaten der Rebellen richteten sich gegen jeden, der in sozialer, kultureller oder sexueller Hinsicht anders war. In der westspanischen Stadt Zamora wurde beispielsweise Amparo Barayón umgebracht, die Frau des republikanischen Romanciers Ramón Sender, deren Freimut als Versündigung gegen die traditionellen Geschlechterrollen galt. In Granada ermordeten die Aufständischen den homosexuellen Dichter Federico García Lorca, dem seine politischen Überzeugungen und seine sexuelle Orientierung zum Verhängnis wurden. Das gleiche Schicksal ereilte auch tausende weniger bekannte Spanier, beispielsweise Pilar Espinosa aus Candela in Ávila. Sie wurde von einer phalangistischen Todesschwadron verschleppt, weil sie die Sozialistische Parteizeitung las und dafür bekannt war, eigene Ideen zu haben. Tener ideas, was bei einer Frau als doppelt verwerflich galt. Während der ersten Monate wurden die meisten Morde im Machtbereich der Aufständischen von den als Vigilantes bezeichneten Mitgliedern der nationalistischen Selbstschutzgruppen verübt. Es handelte sich also um Massaker von Zivilisten an Zivilisten. Meist rotteten sich die Mörder zu Todesschwadronen zusammen, die ihre Opfer aus deren Häusern oder auch aus dem Gefängnis verschleppten. Sie standen häufig den Organisationen der politischen Rechten nahe, die den Putsch unterstützt hatten, vor allem den faschistischen Falangisten. Die Militärs unternahmen gar nicht erst den Versuch, diesen Terror einzudämmen. Tatsächlich handelten die Täter häufig sogar mit Billigung der Behörden. Andernfalls hätten die Todesschwadronen, die Amparo Barrayón und Tausende ihrer Landsleute verschleppten, ihre Opfer nicht nach Belieben aus den Gefängnissen entführen können. Dies alles zeigt, dass die Gewalttaten, die auf dem Territorium der Aufständischen verübt wurden, einen völlig anderen Charakter hatten als die auf dem republikanischen Gebiet. Die Militärs hätten nämlich durchaus über die Mittel verfügt, der Gewalt Einhalt zu gebieten. Immerhin war in ihrem Machtbereich weder die Polizei noch die öffentliche Ordnung zusammengebrochen. Doch sie entschieden sich dagegen. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 218, eine Niemandsland-Produktion, 2021. Literaturhinweis: Ich verlas einen Abschnitt aus dem Buch »Der Spanische Bürgerkrieg« von Helen Graham. Titel der englischen Originalausgabe: Helen Graham, »The Spanish Civil War, A Very Short Introduction«, Oxford, New York, Oxford University Press, 2005. Die Autorin ist Professorin für spanische Geschichte am Royal Holloway College der Universität London. Das Buch ist erschienen im Philipp Reclam Verlag Junior Stuttgart. Die Übersetzung stammt von Susanne Lenz. No pasarán. Pasaremos. Thank you. die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland für die Woche vom 4. bis zum 18. Oktober 2021. Thema Steuerhinterziehung, die Pandora Papers. Pandora Papers, das sind die Daten über Briefkastenfirmen von Politikern, die wurden jetzt veröffentlicht. Das internationale Journalistennetzwerk ICIJ erhebt schwere Vorwürfe gegen führende Politiker. Am Sonntagabend veröffentlichten die im Netzwerk vertretenen deutschen Medien Süddeutsche Zeitung, NDR und WDR Berichte über dubiose Geschäfte mit Briefkastenfirmen. Demnach tauchten in den Unterlagen 35 amtierende und frühere Staatslenker auf. Der heute tschechische Ministerpräsident Andrej Babiš soll über Briefkastenfirmen im Jahr 2009 weitgehend anonym ein Landschloss in Südfrankreich für mehr als 15 Millionen Euro erstanden haben. Für ihn ist der Zeitpunkt der Veröffentlichung besonders brisant, weil in Tschechien am Freitag und Sonnabend ein neues Parlament gewählt wird. Auch der ukrainische Präsident Wladimir Zelensky sowie Kenias Staatschef Uhuru Kenyatta tauchen als Nutzer von Briefkastenfirmen auf. Jordaniens König Abdul II. Soll laut der sogenannten Pandora Papers mindestens 30 Offshore-Geschäfte in Steueroasen genutzt haben, um 14 Luxusanwesen in den USA und Großbritannien zu kaufen. Was will jemand mit 14 Luxusanwesen? Aber gut. Der Präsident Zyperns, Nikos Anastasiadis, war demnach selbst im Business tätig mit einer Kanzlei, die mittlerweile von seinen Töchtern geführt wird. In Großbritannien sorgte vor allem für Aufsehen, dass ein Großspender der konservativen Partei von Premierminister Boris Johnson in einen Korruptionsfall um Telekommunikationsrechte in Usbekistan verwickelt sein soll. Der Milliardär wies die Vorwürfe zurück. Natürlich, was soll er sonst machen? Pikant dürften die Recherchen auch für Politiker und Entscheidungsträger sein, die sich gerne als Gegner von Steueroasen hinstellen, so wie der ehemalige britische Premier Anthony Blair. Er hat nachweislich legal Steuerzahlungen für eine millionenschwere Immobilie in London vermieden, indem er und seine Frau einfach die Briefkastenfirma kauften, der das Anwesen gehörte. Die Berichte des von der Open Society Stiftung von US-Multimilliardär George Soros und anderen Philanthropen finanzierten Journalistennetzwerks haben eine klare politische Schlagseite. Während zahlreiche enge Vertraute von Russlands Präsident Wladimir Putin in den Berichten genannt werden, die als mögliche Strohmänner für Putins Vermögen fungiert haben sollen, wird hingegen kein Wort über Briefkastengeschäfte in den USA verloren. Eine Meldung aus Berlin zum Thema Enteignung. Mehr als 1 Million Menschen haben in Berlin am 26. September für Enteignung gestimmt. Während derartige Manifestationen nicht nur unverbindliche Denkzettel, sondern Anweisungen, das Großkapital wäre schon längst auf der Flucht. Doch die nächste Oberbürgermeisterin, Franziska Giffey von der SPD, hat angekündigt, den Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen ignorieren zu wollen. Am Montag fand eine Demonstration unter dem Motto »Keine Koalition ohne Enteignung« vor der SPD-Landesgeschäftsstelle in Berlin statt, um die Partei an über 1 Million Stimmen zu erinnern. Eine Meldung von der Pandemiefront. Es gibt eine Debatte um die Maskenpflicht an Schulen. Berlin. Die Lockerung der Maskenpflicht an Schulen sorgt weiter für Kontroversen. Bayern hob die Maskenpflicht am Montag im Unterricht auf. In Berlin sind Schülerinnen und Schüler bis zur 6. Klasse davon befreit. Die Kinder- und Jugendärzte sehen dies als Schritt in die richtige Richtung. Der Städte- und Gemeindebund mahnte, Schülerinnen und Schüler seien eine besonders gefährdete Gruppe. Deswegen sei es weiterhin wichtig, dass insbesondere in Gebieten, wo die Inzidenzzahlen vergleichsweise hoch sind, auch an der Maskenpflicht festgehalten wird. Das sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den Zeitungen der Funke Mediengruppe am Montag. Eine Meldung zum Thema Flucht von Puigdemont. Sassari. Der katalanische Unabhängigkeitsbefürworter Carles Puigdemont wird vorerst nicht von Italien an Spanien ausgeliefert. Das entschied ein Berufungsgericht in Sassari am Montag. Die Richter verwiesen bei ihrem Urteil darauf, dass derzeit nicht geklärt sei, ob der Politiker als EU-Abgeordneter Immunität genieße. Diese war ihm zwar zuletzt vom Parlament entzogen worden, er ging dagegen aber beim Europäischen Gerichtshof EUGH vor. Das Urteil auf Sardinien wurde deshalb bis zu einer Entscheidung des EUGH, des Europäischen Gerichtshofes, vertagt. Thema täglicher Tod im Mittelmeer. Im Mittelmeer südlich von Mallorca sind am Montag 11 Ertrunkene entdeckt worden. Allem Anschein nach handele es sich um Emigranten, die versucht hätten, in einem kleinen Boot von Nordafrika zu den Baleareninseln zu kommen, berichtete die Zeitung Diario de Mallorca unter Berufung auf die Behörden. Eine Yacht habe die Toten westlich der kleinen Baleareninsel Cabrera im Meer entdeckt und Alarm geschlagen. Die Besatzung habe 3 Menschen retten können und 2 Leichen geborgen. Die Seenotrettung sollte die anderen 9 Leichen bergen. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR erreichten dieses Jahr bis Mitte September mehr als 27.000 Migranten und Migrantinnen Spanien, 1.500 von ihnen die Balearen, zu denen auch Mallorca gehört. Dabei starben nach Angaben der UN-Organisation für Migration bis Mitte des Jahres auf der Route im westlichen Mittelmeer Richtung Spanien mindestens 149 Menschen. Die Dunkelziffer dürfte indes höher liegen, weil einige der Unglücke auf See gar nicht bekannt werden. Thema Ausfall von Facebook und Instagram. New York. Bei einem ungewöhnlich großen Ausfall sind am Montag mehrere Dienste des Facebook-Konzerns gleichzeitig vom Netz gegangen. Neben der eigentlichen Facebook-Plattform waren auch der Chat-Dienst WhatsApp und die Foto-App Instagram für viele Nutzer nicht zu erreichen, wie Störungsmeldungen auf Websites wie Down Detector zeigten. Laut dem Dienst Check Host war Facebook weltweit nur noch in einem Land erreichbar, im Iran. Der Umstand sorgte auf Twitter für zahlreiche Mutmaßungen und spöttische Beiträge. Ein Facebook-Sprecher musste den Konkurrenzdienst Twitter für eine Entschuldigung nutzen und versicherte, dass das Unternehmen an der Entstörung seines Netzwerks arbeite. Ursache für die Probleme waren bis zum frühen Abend nicht bekannt. Thema Männer mit Bärten und Knarren, die Frauen hassen. Islamabad. Die Übergangsregierung der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan hat ihre Arbeit aufgenommen, ihre sogenannte Arbeit. Ihre Mitglieder kamen am Montag in der Hauptstadt Kabul zu ihrer ersten Kabinettssitzung seit der Machtübernahme Mitte August zusammen. Der Ministerrat beschloss, nach Angaben von Taliban-Chefsprecher Zabihullah Mujahid, wieder Pässe und Personalausweise an afghanische Bürger auszugeben. Die staatliche Nachrichtenagentur Bakhda berichtete, die neuen Pässe und Personalausweise würden wahrscheinlich die Aufschrift Islamisches Emirat Afghanistan tragen, den Namen, den Taliban für ihre Regierung verwenden. Der bisherige Titel war Islamische Republik Afghanistan. Unklar bleibt, ob die neuen Pässe von ausländischen Regierungen anerkannt werden. Darüber hinaus wurde auf der Kabinettssitzung die Stadtverwaltung von Kabul beauftragt, Mechanismen zu entwickeln, um die illegale Beschlagnahmung von Land zu verhindern. Die verschiedenen Sicherheitsministerien wurden aufgefordert, eine gemeinsame Kommission zur Verbesserung der Sicherheit in der Hauptstadt und in den Provinzen zu bilden. Thema Nobelpreise. Der renommierteste Wissenschaftspreis der Welt geht in diesem Jahr an die Physiker Klaus Hasselmann, Siokuro Manabe und Giorgio Parisi. Sie werden für ihre Arbeit zur Klimaforschung ausgezeichnet. Die Folgen des Klimawandels beschäftigen die Menschen überall auf der Welt. Nun auch die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm. Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an den Deutschen Klaus Hasselmann sowie den US-Amerikaner Siokuro Manabe und den Italiener Giorgio Parisi. Sie werden für ihre physikalischen Modelle zum Erdklima ausgezeichnet. Musik. Thema Deutschlands Erinnerungspolitik. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist am Dienstag, dem 5. Oktober, in die Ukraine, um an der Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag der Massenmorde von Babi Jar teilzunehmen. Im Vorfeld hat der ukrainische Botschafter in Berlin, Andriy Melnyk, die deutsche Erinnerungspolitik kritisiert. Dass der Bundespräsident mit seinem Besuch die Opfer von Babi Jar in Kiew sowie die mindestens 8 Millionen ukrainischen Kriegstoten in Koryukivka würdigt, ist eine gute Geste. Sie ist allerdings nur ein erster Schritt auf dem sehr längeren Weg zur historischen Aussöhnung zwischen der Ukraine und Deutschland, sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Die Ukraine zähle zu den am meisten betroffenen Nationen der Nazi-Verbrechen mit über 5 Millionen ermordeten Zivilisten. Darunter seien 1,5 Millionen ukrainische Holocaust-Opfer, sagte Melnyk. Sein Land sei jedoch nach wie vor fast komplett abwesend in der Topografie der deutschen Erinnerung. Unsere enormen Opfer werden immer noch von der deutschen Politik und Öffentlichkeit übersehen. In der ukrainischen Gesellschaft wächst ein starkes Gefühl von Ungerechtigkeit, das der heutigen gespaltenen Gedenkpolitik der Bundesrepublik entspringe. Steinmeier kommt am Dienstag in Kiew an und besucht am Mittwochvormittag zunächst Koryukivka. Am Abend nimmt er an der zentralen Gedenkfeier von Babin Jar in Kiew teil. Dort waren am 29. und 30. September 1941 mehr als 33.000 ukrainische Juden von SS-Kommandos erschossen worden. Bis 1943 wurden in dem Tal bis zu 100.000 Menschen getötet, darunter Juden, Roma und sowjetische Kriegsgefangene. Der ukrainische Botschafter Melnyk kritisierte auch, dass die ukrainischen Opfer im Zweiten Weltkrieg unter den Opfern der Sowjetunion subsumiert würden. Seine Teilnahme an der zentralen Gedenkfeier anlässlich des 80. Jahrestages des deutschen Überfalls auf die UdSSR am 22. Juni 1941 hatte er mit Blick auf das Deutsch-Russische Museum in Berlin als Ort der Gedenkfeier abgesagt. Wo es im Moment immer ungemütlicher wird, ist an der Grenze zwischen China und Taiwan. Mit Provokationen im Luftraum untermauert China, so schreibt der Spiegel, seinen Herrschaftsanspruch über Taiwan. Nun entsandte Peking so viele Kampfjets wie nie zuvor. Mit einer Rekordzahl von Militärflugzeugen hat Chinas Volksbefreiungsarmee erneut die Luftabwehr Taiwans auf die Probe gestellt. Taiwans Verteidigungsministerium berichtete, dass am Montag 56 Flugzeuge in die Identifikationszone zur Luftverteidigung ADIZ eingedrungen seien, so viele wie nie zuvor. Zum chinesischen Nationalfeiertag am Freitag waren bereits 2 Tage in Folge mit jeweils 38 und 39 Flügen vorläufige Höhepunkte erreicht worden. Unter den 56 Flugzeugen am Montag waren 38 Kampfjets vom Typ J-16 und 12 Bomber vom Typ H-6, wie das Ministerium berichtete. Als Reaktion aktivierte Taiwan seine Raketenabwehr. Auch wurden die chinesischen Piloten über Funk verwarnt. Mit den Provokationen im Luftraum nahe Taiwan untermauert China seinen Herrschaftsanspruch, schreibt der Spiegel, über die Demokratische Inselrepublik, die die kommunistische Führung als untrennbaren Teil der Volksrepublik ansieht. Peking droht mit einer gewaltsamen Eroberung, um eine Wiedervereinigung zu erreichen. Die neue Aktion folgte nur einen Tag nach scharfer Kritik der US-Regierung an den provokanten militärischen Aktivitäten. Die würden das ja nicht machen. Die Flüge seien destabilisierend, riskieren Fehlkalkulationen und untergraben Frieden und Stabilität in der Region, sagte ein Außenamtssprecher in Washington. Die USA würden Taiwan unterstützen, ausreichende Fähigkeiten zur Selbstverteidigung aufrechtzuerhalten. Die Verpflichtung der USA gegenüber Taiwan ist felsenfest. Taiwans Außenminister Joseph Wu sagte dem australischen TV-Sender ABC, sein Land sei bereit und fest entschlossen, eine Invasion abzuwehren. Ich denke, dass sie auch ungeheuer leiden werden, falls China einen Angriff auf Taiwan starten sollte. Liebe Grüße aus Berlin, einen tollen Tag euch. An alle Hörerinnen und Hörer von Niemandsland. Auf Kontrabanda 91.4 FM in Barcelona. Und schicke ich ganz viel Sonnenschein und positive Laune. Ade und tschüss. Spiegel-US-Korrespondent Roland Nelles schreibt diese Woche im Spiegel-Magazin zum Thema Facebook: Ein Gigant schmiert ab. Er sagt: Liebe Leserinnen, liebe Leser, guten Morgen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Totalausfall der Systeme bei Facebook. Der Social-Media-Konzern Facebook und sein Boss Mark Zuckerberg schienen bislang alle Krisen und Angriffe souverän abzuschütteln. Doch derzeit erleben sie eine echte Serie von Pleiten und Pannen, die dem Unternehmen gefährlich werden könnten. Facebook sowie die Töchter Instagram und WhatsApp waren am Montag mehr als 6 Stunden lang nicht erreichbar. In der Nacht erklärte der Konzern, dass wohl fehlerhafte Einstellungen bei den eigenen Routern für den Crash gesorgt hatten. Offenbar kamen viele Mitarbeiter in Kalifornien nicht einmal in ihre Büros, weil auch ihre Zugangskarten nicht funktionierten. Der FB-Aktienkurs sackte um weitere 5 Prozentpunkte ab. Er ist bereits seit Wochen auf Talfahrt. Und das auch noch. Mit Spannung wird im Kongress in Washington heute ein Auftritt der Whistleblowerin Frances Haugen erwartet, die vor Abgeordneten in mehreren Sitzungen ihr Insiderwissen über Facebook preisgeben will. Im US-Kongress gibt es bereits seit einiger Zeit Bestrebungen, Social-Media-Giganten wie Facebook stärker zu regulieren, um die Verbreitung von Hassbotschaften und Falschinformationen über das Netzwerk einzudämmen. Bislang blieben alle diese Versuche jedoch ohne Erfolg, weil sich Demokraten und Republikaner wie üblich nicht auf eine gemeinsame Linie einigen konnten. Werden die Auftritte der Whistleblowerin Haugen daran etwas ändern? Gut möglich, denn erstmals wird durch sie deutlich, wie toll es die Facebook-Leute wirklich treiben. Laut Haugen sind sie sich sehr wohl bewusst, welchen Schaden ihr Netzwerk in der Gesellschaft anrichtet. Aber sie wollten aus reiner Profitgier nichts daran ändern, so Haugen. Übrigens, der Totalausfall der Facebook-Systeme am Montag war für einige Menschen sicherlich ärgerlich, für andere aber auch ein Segen. Bei Twitter freute man sich besonders über die Panne, denn der Dienst wurde zeitweilig zur Ausweichstelle für alle Social Junkies. Die neuen Nutzer wurden mit einem fröhlichen Tweet begrüßt. Hallo allerseits! Contrabanda FM 91.4 in Barcelona, freedom on the airwaves. Congratulations, Contrabanda, and Niemann's Land. In Deutschland wurde ja bekanntlich gewählt, und dazu schreibt die Taz: Wir sind in der Post-Volkspartei-Ära angekommen. Es werden zum ersten Mal seit 1957 wohl mehr als 2 Parteien regieren. Ampel oder Jamaika. Grüne und FDP werden also in der nächsten Regierung sein. Und wahrscheinlich ist, dass Olaf Scholz Kanzler wird. Denn die Union, die neue Drama-Queen der deutschen Politik, wirkt seit Monaten konfus. Bei dieser Wahl ist die Mitte ein wenig nach links gerückt. Auch das spricht für die Ampel. Der Linkspartei hat dieser sanfte Schwenk nach links kurioserweise fast die parlamentarische Existenz gekostet. Was würde die Ampel für eine Regierung werden? Muss man sich vor einem Finanzminister Christian Lindner, der in der EU den Sparkommissar spielt, fürchten? Das war Arbeit. Was für ein schöner Sonntag. Los! Klimaaktivistin Greta Thunberg ist wieder im Einsatz. Greta Thunberg entlarvt bei der Youth for Climate-Konferenz in Mailand, wie so oft, die Phrasen von Politikern und Politikerinnen. Diesmal sprach sie von grünen Jobs. Woran denken Sie beim Thema Klimawandel? Greta Thunberg denkt an Jobs. An grüne Jobs, schob die schwedische Klimaaktivistin nach oben, noch nach, oben auf der Bühne der Youth for Climate-Konferenz in Mailand, wo sie am vergangenen Dienstag eine Rede hielt. Über ihr hing der diesjährige Weltklimagipfelpräsident Alok Sharma auf einem gigantischen Bildschirm in der Videoschalte herum. Neben ihr saß die UN-Klimachefin Patricia Espinosa in Person. Zu Thunberg hinauf blickten hunderte gespannte Augen. Von Innovationen und Chancen beim Klimaschutz schwärmte Thunberg weiter. Außerdem müsse die Welt zusammenhalten, dann werde alles klappen. Es gibt keinen Planeten B, Planet bla bla bla. Der saß. Woran Greta Thunberg wirklich denkt, wenn sie das Wort Klimawandel hört, verriet sie nicht. Aber grüne Jobs sind es sicher nicht. Die 18-Jährige entlarvte nur wie immer treffend, welche Phrasen Politiker und Politikerinnen in aller Welt gern hervorholen, während die Treibhausgasemissionen insgesamt nicht sinken. Klimawissenschaftler haben in der vergangenen Woche mit einer Studie im Fachmagazin Science etwas geliefert, an das man denken könnte, wenn man das Wort Klimawandel hört. Ein Kind, das dieses Jahr 7 Jahre alt wird oder geworden ist, wird im Verlauf seines Lebens durchschnittlich doppelt so viele Waldbrände und 3-mal so viele Flussüberschwemmungen erleben, 4-mal mehr Ernteausfälle, 5-mal so viele Dürren und gigantische 36-mal so viele Hitzewellen wie die Vergleichsperson. Das ist jemand, der vor der Industrialisierung gelebt hat, aber mit einer aktuellen Lebensdauer. Die Rechnung gilt für die Welt mit 3 Grad Erderhitzung, auf die wir zusteuern. 30 Jahre bla bla bla. Die Think Tanks Climate Analytics und New Climate Institute beobachten in ihrem gemeinsamen Projekt Climate Action Tracker, wie viel Erderhitzung die Klimapolitik zulässt. Aktuell läuft sie auf 2,9 Grad Erderhitzung hinaus, wenn man nicht die hehren politischen Ziele berücksichtigt, sondern nur die wirklich schon beschlossenen Maßnahmen. Das ist besser, als es schon mal war, aber weit entfernt von den Zielen des Pariser Weltklimaabkommens. Mit dem haben alle Staaten versprochen, die Erderhitzung bei deutlich unter 2 Grad zu stoppen, möglichst bei 1,5 Grad. Unsere Hoffnung und unsere Träume ertrinken in ihren leeren Worten und Versprechen, sagte Greta Thunberg in ihrer Mailänder Rede über die Regierungen. Sie haben 30 Jahre bla bla bla geredet, und wohin hat uns das gebracht? Wünschte ich, ich wäre blind. Ich mache Witze, hier doch keiner lacht. Dunkle Gedanken diktieren die Nacht. Die Leute fragen, was stimmt, nicht dumme Fragen. Richtig wäre, was stimmt überhaupt. Eine gute Lüge kann befreien. Ich will Frieden haben und verzeihen. Scheint mir etwas zu bedeuten. Freunde rufen nicht mehr an. Ich umarme Fremde und überlege, was ich noch tun kann. Es ist zu kalt hier. Seit 10 Jahren friere ich. Seit 10 Jahren friere ich. Ich stehe. no? Notícies de Barcelona, Annie Mansland. Die Barcelona Nachrichten im Niemandsland für die Wochen vom 4. bis zum 18. Oktober 2021. Katalanisches Labyrinth 1. Am Donnerstag vergangener Woche, dem 23. September, wurde der geflüchtete Ex-Präsident der Generalitat von Katalonien, Carles Puigdemont, auf einer Insel bei Sardinien von der italienischen Polizei verhaftet. Es existiert noch immer ein gültiger europäischer Haftbefehl gegen Puigdemont, der vom obersten spanischen Gerichtshof wegen Veruntreuung und Rebellion angeklagt ist und sich der spanischen Justiz stellen muss. Puigdemont war nach Sardinien gereist, um dort an einem Folklore-Festival teilzunehmen. Die Carabinieri verhafteten Puigdemont schon am Flughafen der Stadt L'Alguer, einer Art katalanischen, linguistischen Mikroenklave auf Sardinien. Damit war der Fall des beinahe schon vergessenen Puigdemont von einem Moment auf den anderen wieder auf das Schachbrett der spanischen Politik zurückgekehrt. Der Independentismo mobilisierte sofort seine Protestaktivisten und so ging es mit viel Geschrei in den Freitag hinein, bis die italienischen Behörden Puigdemont unter Auflagen wieder auf freien Fuß setzten. Er musste dann am 4. Oktober erneut vor dem Richter in L'Algur erscheinen. Der fällte ein salomonisches Urteil. Bis das Europäische Parlament nicht eindeutig und rechtsgültig über die Immunität von Puigdemont als Parlamentarier entschieden hat, wird der Mann vorläufig auf freien Fuß gesetzt. Damit hat man sich eine Menge Ärger erspart, dieses toxische politische Element juristisch behandeln zu müssen. Eine Umfrage. Das Radio Cadena Ser und El Periódico de Catalunya haben am 24.09. den Lesern und Hörern folgende Frage gestellt. Bereitet Ihnen der Rhythmus der Impfungen Sorgen? Ja, Sie 77%. Nein, No 23%. Wir wissen, ein großer Teil der Menschen ist immer noch nicht geimpft. Eine Nachlese zu den Mercé-Festen. Eine bisher noch nicht dagewesene Welle von Gewalt und Zerstörung ging in den letzten Wochen und Tagen von den Botellones genannten Massenansammlungen von jungen Menschen aus. Ein Trend, der sich während der Mercé-Feiern noch weiter verschärfte. So kam es auf der Plaza España in der Nacht vom Freitag auf Samstag, dem 25. September, zu einer Massenansammlung von 40.000 Menschen. Eine Nacht später am Strand von Bogatell zur Konzentration von 30.000 Menschen. Das Rathaus sah sich gezwungen, sowohl die Guardia Urbana als auch die Mossos de Squadra in Alarmbereitschaft zu versetzen. Bürgermeisterin Ada Colau gab am Sonntagvormittag darauf im Koordinationszentrum der Polizei KECOR eine erste Bilanz der Schäden bekannt. Bis 23 Uhr gab es 79 Verletzte, ca. 50 Verhaftete, 14 verbrannte Motorräder, zerstörtes urbanes Mobiliar, Ampeln, Banken, Straßenschilder, zerstörte Restaurants und Lokale an der Frente Marítimo. Wie ein Sprecher der Polizei Mossos, Pere Ferrer, erklärte, lief die Randale wie folgt ab. Während die große Mehrheit der Leute in kleinen Gruppen am Strand waren, trat gegen 3.30 Uhr eine Gruppe von ca. 20 bis 30 Delinquenten in Erscheinung, die Gewalt, Chaos und Zerstörung zu verbreiten begannen. Es sind Kriminelle, die den Schutz der Masse ausnutzen, um ihre Straftaten auszuüben. Raub, Diebstahl, Aggressionen, Plünderungen. Die Verhafteten sind zum Teil bekannte Intensivtäter, die nun wegen Gewalt, Raub, Diebstahl, Störung der öffentlichen Ordnung und Gewalt gegen Beamte angeklagt werden. Bürgermeisterin Ada Colau forderte angesichts der ungewöhnlichen Gewaltwelle eine bessere Zusammenarbeit der Institutionen miteinander. Der für Sicherheit zuständige Stadtrat Albert Batier befürchtet, dass diese Art von Botellones sich in Barcelona einbürgern werde. Den Vorwurf, die Polizei sei zu spät und mit zu schwachen Einsatzkräften vor Ort gewesen, wies Batier zurück. Das Polizeiaufgebot sei richtig dimensioniert gewesen. Hart hat es in der Sonntagnacht das Restaurant Calanuri getroffen. Der Besitzer Ricard Nogueres erklärte, dass Schäden von 50.000 Euro durch Zerstörungen verursacht wurden. Hinzu käme der Diebstahl von Getränken, Laptops, Computern. Die Delinquenten überfielen das Lokal, obwohl die Angestellten noch anwesend waren. Flaschen und die Kasse wurden geraubt. Als der Geschäftsführer des Restaurants, Les Camarla, Marcos Delgado, zu seinem Lokal kam, es war so 3:30 in der Früh, war das Lokal voller Leute, die dabei waren, es systematisch zu zerstören. Noch nie haben wir so etwas erlebt. In der Nacht zuvor hat es auf der Plaza España zahlreiche Verletzte durch Messerangriffe gegeben. Die Opposition im Rathaus, unter Leitung der Indepes, nutzte die Krise, um Ada Colau die Schuld zuzuweisen. ERC-Führer Ernest Maragall sprach von einem Ausnahmezustand in Barcelona, der dringend eine Lösung brauche. Treten Sie zurück, Frau Colau, und machen Sie Platz für Politiker, die Lösungen haben, so die Politikerin von Junts per Cat, Elsa Artadi. Es fehlt Recht und Ordnung in der Stadt. Schützen Sie die Bürger dieser Stadt. In der Nacht zu Sonntag hat eine Gruppe von 20 Vermummten mit extremer Gewalt die Menschen am Strand angegriffen und ausgeraubt. Es gab Schläge, Fußtritte, Messerstiche. Eine Meldung von der Covid-Front. Die neuesten Zahlen von der Seuchenfront. Seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie wurden in Katalonien 984.318 Fälle von Corona-Infektionen registriert. Seit Freitag, dem 24. September, gibt es zudem 589 gezählte Covid-Fälle mehr. Bis Sonntag 23.877 Tote wurden bisher gezählt. Im Moment, Montag, dem 26. September, befinden sich in Kataloniens Krankenhäuser 489 Covid-Patienten, davon 174 auf Intensivstationen. Der RT-Faktor liegt bei 0,83. 5.685.709 Menschen wurden bisher in Katalonien gegen Covid geimpft. Öffentliches Gesundheitswesen in Katalonien. CatSalut, die katalanische Gesundheitsbehörde, veröffentlichte am Montag, dem 27. September, die aktuellen Daten zu den Wartelisten bei den Diagnoseuntersuchungen und Proben von Patienten. Die Wartelisten für die Überweisungen zum Facharzt sehen dabei wie folgt aus. Urologie 242 Tage Wartezeit, HNO-Arzt 109 Tage, Traumatologie 98 Tage, Dermatologie 98 Tage, Allergien 91 Tage, Darmkrankheiten 92 Tage, Herzspezialist, Kardiologie 82 Tage, Ophthalmologie 86 Tage, Gynäkologie 71 Tage, allgemeine Chirurgie 68 Tage, Neurologie 62 Tage. Auch ein medizinisch wenig kundiger Laie wird angesichts dieser Wartezeiten unschwer erkennen können, dass ein gewisser Prozentsatz der Patienten während der Wartezeit sterben wird. Die Wartezeit bei Diagnoseproben hat im Vergleich zur Vorpandemiezeit um 38% zugenommen. Die Ärzte warnen bereits vor einem Diagnoseloch bzw. Ausfall. Die Warteliste bei Mammografien beträgt 86 Tage. Barcelona Crime City. Die politische Nachbehandlung der Ausschreitungen und Gewaltakte während der Massenbotellones am Strand von Bogatell läuft. Ada Colaus Rathaus ist der Auffassung, dass der Massenansturm und die Gewaltwelle die Kompetenzen und Möglichkeiten des Rathauses überschreite. Sie appellierte an die Verantwortung der Generalitat und der Mossos d'Esquadra, die wiederum durch die Worte von ERC und Junts per Cat behaupten, dass die Carta Municipal das Rathaus als hauptverantwortliche Institution definiere. So schieben sie sich gegenseitig die Verantwortung hin und her. ERC und Junts haben nun ein außerordentliches Plenum zur Debatte über die Botellones-Ausschreitungen einberaumt. Versailles-Feste, zweiter Teil. Mit dem traditionellen Feuerwerk, dem Piro Musical, gingen am Sonntagabend zwischen 22 und 23 Uhr die Versailles-Feste 2021 von Barcelona zu Ende. Gleich wie die Konzerte und Veranstaltungen, so wurde auch das Feuerwerk in diesem Jahr wieder dezentralisiert, das heißt auf 4 Kardinalpunkte der Stadt verteilt. In Les Corts, Novaris, Sants Montjuïc und Sant Martí. Es gab Musik von Beethoven, Habaneras, katalanische Volksmusik und eine Reminiszenz des ersten Konzerts von Pau Casal im Palau. Niemandsland, Radio Contrabanda FM 91.4 de Barcelona. Streit im Indepe-Lager. Uneinigkeit herrscht im Lager des katalanischen Separatismus über die Frage, wann ein sogenanntes Referendum zur Loslösung von Spanien abgehalten werden soll. Das katalanische Landesparlament lehnte am Donnerstag, dem 1. Oktober, die Eingabe der linksradikalen CUP ab, noch in dieser Legislaturperiode ein solches Referendum abzuhalten. Die CUP forderte die Landesregierung Govern auf, sofort und unverzüglich die Debatten und Arbeiten zur Garantie und Durchführung eines solchen Referendums einzuleiten. Junts per Cat stimmte dagegen. ERC enthielt sich der Stimme. Somit war der Antrag vom Tisch. Die CUP wollte dort weitermachen, wo Puigdemont vor 4 Jahren schon mit dem Kopf gegen die Wand gerannt war. Die DUI erklären, die einseitige Unabhängigkeit ausrufen. ERC und Junts per Cat wollen ein mit der Zentralregierung ausgehandeltes Referendum abhalten. Gleichzeitig kam das Karussell der Independentismo-Organisationen zum 1. Oktober wieder in Schwung. Es war nämlich der 4. Jahrestag des berühmt-berüchtigten Referendums von 2017, einem amateurhaften Versuch, ein Referendum ohne Garantien und Kontrolle durchzuführen. Es gab zwar ein Ergebnis, doch es war eine Farce von Volksabstimmung, wie bekannt ist. Viele Independentistas erklären allerdings noch heute, das Ergebnis wäre gültig und so weiter. So stark ist hier der Glaube. Etwa 100 Veranstaltungen und Gedenkakte fanden in ganz Katalonien zu diesem Anlass statt. In Barcelona gab es am Freitag den schüchternen Versuch, die Protestkrawalle vom letzten Jahr wieder aufleben zu lassen. Auf der Plaza Urquinaona wurden ein paar Müllcontainer angezündet und ein paar Klamotten auf die Polizeikette geworfen, die die Via Laietana absperrte. Barcelona Kinderstadt. Der städtische Kinderbetreuungsdienst Concilia, den das Rathaus von Barcelona vor einiger Zeit ins Leben gerufen hatte, hat am Freitag vergangener Woche die Pilotprojektphase verlassen und sich als feste Institution konsolidiert. Dies gab Frau Laura Pérez, die ist Tendiente der Alcaldía de Drets Sociales für soziale Rechte. Frau Laura Pérez bezeichnete das Projekt als Erfolg. Im vergangenen Schuljahr wurden 611 Kinder zwischen 3 und 12 Jahren betreut. 7.819 Betreuungsdienste, Servicios de Canguro, wurden geleistet. 50% der Familien waren monoparental, das heißt alleinerziehende Mütter. Über 80% der Familien waren Migrantenfamilien. 9 Betreuungsmannschaften werden in 19 Stadtvierteln ab dem 4. Oktober im Einsatz sein. Priorität haben Familien aus armen Schichten. Die Investition beträgt 630.000 Euro. Lebensgefahr in Barcelona. Auf der Ecke Calle Córcega und Urgell rast am Donnerstag vergangener Woche ein Autofahrer mit seinem Wagen in ein Straßencafé und verletzte 2 Personen. Der Fahrer hatte, wie die Polizei erklärte, den falschen Automatikgang eingelegt. Niemandsland ist ein Programm in Alemany de Contrabanda FM 91.4. Casamet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Thema Streik. Die Lokführer streiken in ganz Spanien. Seit vergangener Woche kommt es zu Chaos im Berufsverkehr und auf den Bahnhöfen. Hintergrund der Streikaktionen ist die geplante Übergabe der Kompetenz für den Schienennahverkehr Rodalies in Katalonien und Valencia an die Landesregierungen. Die Lokführergewerkschaft CEMAF lehnt die Übergabe der Kompetenzen in regionale Hände ab, denn dadurch, wie sie erklären, würden die Lokführer sozusagen entführt und in die regionalen Arbeitsverhältnisse hineingezwungen. So müssen Lokführer aus Navarra oder Extremadura dann in Katalonien bleiben, was ihre Freiheit unzumutbar einschränken würde. In Katalonien wurde laut Govern der Mindestservice nicht befolgt. Statt der ausgehandelten 85% fuhren streckenweise nur 38% der Züge. Von den ca. 1000 Lokführern und Lokführerinnen, die RENFE in Katalonien beschäftigt, stammen zwischen 80-90% aus anderen Regionen Spaniens. Für diese Arbeiterinnen und Arbeiter würde das Arbeitsleben ab jetzt auf Katalonien beschränkt bleiben, was die meisten natürlich ablehnen. Als weitere Streiktage wurden der 7., der 8. und der 12. Oktober angekündigt. Thema Hilfe, Wildschweininvasion. Die Anwohner des Stadtviertels Valvidreda in Barcelona machen Witze. Die Wildschweine seien Engländer, wegen ihrer Pünktlichkeit. Jeden Abend kommen die Wildschweine pünktlich in die Straßen des Viertels gerannt und laufen dort hin und her. Punkt 21 Uhr. Eine 84-jährige Anwohnerin wurde unlängst von einem Wildschwein gebissen. Die Popsängerin Shakira, die ein Anwesen in San Just Tavern bewohnt, textete letzte Woche auf Instagram, dass sie in der Nähe ihres Hauses bedroht worden sei von einer Wildschweinbande. Besonders die Stadtviertel der begüterten Bewohner der Stadt leiden unter der Wildschweininvasion, die aus dem Colcerola-Park stammen. Circa 1500 Exemplare der Spezies Wildschwein leben laut Rathaus im Naturschutzpark Colcerola. Crime, Bodegon-Gewalt, City Barcelona. Zweiter Teil. Die Tageszeitung El País brachte am Sonntag, dem 3. Oktober, einen langen Artikel zum Thema. Vom Botellón zum Botellazo. Das heißt, vom Saufgelage zum Riesensaufgelage. Dort kommen die Stellungnahmen verschiedener Experten zum Thema Sozialverhalten zum Ausdruck. Dass 40.000 junge Menschen sich nach der langen Pandemie-Isolierung öffentlich treffen, sei ein Ausdruck des jugendlichen Bedürfnisses, sich unter ihresgleichen zu vergnügen und ohne die Aufsicht von Erwachsenen zu sein. Zweiter Faktor wäre der Alkoholkonsum, der bei vielen die Kontrollmechanismen ausschalte und enthemme. Auch vielerlei Drogen spielten hier eine nicht geringe Rolle. Was allerdings neu wäre, ist die Gewaltbereitschaft. Jordi Mir, der ist Professor für soziale Bewegungen an der Autonomen Uni Barcelona, UAP, erklärt. Die Ablehnung der Polizei durch die sogenannte ACAP-Kultur, All Cops Are Bastards, also alle Bullen sind Dreckschweine, spiele eine Rolle. José Mancilla vom Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano de la Universidad de Barcelona, UP, UB, sagte, die Mercé-Feste seien hier der perfekte Sturm gewesen. Langes Wochenende, Stadtviertelfest, Kursbeginn und Sommerende seien mit einem gut gezüchteten Antipolizeigefühl zusammengekommen. Besonders der Fall Katalonien sei hier bezeichnend. Durch die Führer des Independentismus und ihre Politiker in den Institutionen sei der sogenannte zivile Ungehorsam gegen Gesetze, Regeln und Normen sozusagen von oben propagiert worden, jahrelang. Politiker wie Kataloniens Ex-Präsident Torra zum Beispiel hätten bei Straßenblockaden mitgemischt, obwohl der Mann als oberste Autorität genau solche Situationen von Verkehrschaos und den daraus folgenden Schäden hätte verhindern müssen. Diese Scheinheiligkeit im Umgang mit der Gewalt, wo die regionalen Verantwortlichen in den Behörden die Gewalt der Separatisten gelobt und heruntergespielt haben, weil es ihren politischen Zielen nützlich war, hat das Gefühl der Jugend für das, was Respekt vor Polizei und Autorität anbelangten, untergraben, so der Soziologe. Quim Torra und Laura Borràs hatten bei Gelegenheiten die eigenen ihnen unterstehenden Polizeieinheiten der Repression beschuldigt, die Brände, Straßengewalt und Plünderungen jedoch unerwähnt gelassen oder heruntergespielt. Ein weiteres Problem seien die neuen Strategien krimineller Banden, die vermummt aus der Menge heraus rauben, plündern, Leute zusammenschlagen und sexuelle Delikte begehen. Botellones sind die beste Gelegenheit für diese Banden, so Professor Mir. Und schließlich existiert noch ein Faktor, den man beobachtet habe. Vandalismus als Freizeitspaß, besonders wenn die Begehung von Zerstörungsakten folgenlos bleibt, wie in den meisten Fällen bei Botellones. Andere Soziologen sehen darin eine Art Ventil, wodurch die angestaute Wut und Frustration nach der langen Isolation durch die Pandemie abgelassen würden. So seien die Hälfte der während der Mercé verhafteten 70 Kriminellen polizeibekannte Intensivtäter gewesen, die meisten Nordafrikaner. Die andere Hälfte indes Neuzugänge, die zu den arabischen Straftätern keine Verbindung unterhielten. Der Soziologe spricht hier von einem Nachahmungseffekt oder einer Ansteckung. Mehr als ein Club. FC Barça-Krise. Neben der ökonomischen Krise, 1,7 Milliarden Schulden, kommt nun noch eine sportliche Krise hinzu. Nach den Niederlagen in der Champions League, das 0:3 in Lissabon und nach dem 2:0 gegen Atlético de Madrid in der spanischen Liga, steht nun nicht nur der Trainer Koeman, sondern die ganze Mannschaft in der Kritik. Im Stadion des Lichts, so heißt das Stadion in Lissabon, Estadio de la Luz, gingen bei Barça die Lampen aus und zudem musste man noch die Stromrechnung bezahlen, so spottete die Sportpresse vergangene Woche. Bei der Stromrechnung, die im Moment die Menschen zahlen müssen, ist das unglaublich teuer. Meine Damen und Herren, hier endet der Barcelona Nachrichtenblock. Kino im Niemandsland. My Chabel ist der Titel des Films, den ich meinen Hörerinnen und Hörern in der heutigen Sendung vorstellen möchte. Se buscan tres hombres que acaban de atentar en el casino de Tolosa. Ha llegado con vida, pero no hemos podido hacer nada. Lo siento mucho. My Chabel ist der neue Film der großartigen Regisseurin Itziar Boyain, von der man immer nur Qualität, Niveau und Kino auf höchster politischer und ästhetischer Bewusstseinsebene geboten bekommt. Der Film My Chabel schildert die Geschichte von My Chabel Lasa, die im Jahr 2000 ihren Ehemann Juan Maria Jauregui verliert, der von ETA-Killern kaltblütig ermordet wird. Sehr eindrucksvoll die Szene im Film, wie der Killer von hinten auf den unbewaffneten Zivilisten zutritt und ihn per Kopfschuss sozusagen hinrichtet. Eine grotesk schaurige Blutkirmes. Danach sieht man das Mordkommando, wie es die Bluttat feiert, als hätte man einen Fußballsieg errungen. 11 Jahre später wird an die Witwe My Chabel eine seltsame Bitte herangetragen. Der Mörder ihres Mannes, der im Gefängnis von Nanclares de la Oca in Álava einsitzt, möchte mit My Chabel sprechen. Uno de vosotros ha enviado una carta de forma anónima solicitando poder encontrarse personalmente con alguna víctima de ETA. Eso no tiene ningún sentido. Trotz der Zweifel und ihres unendlichen Schmerzes erklärt My Chabel, gespielt von der überwältigend glaubwürdigen Blanca Portillo, sich einverstanden. Es kommt zu einem Treffen. My Chabel sitzt von Angesicht zu Angesicht dem Mörder ihres Mannes gegenüber, den der Schauspieler Luis Tosar darstellt, ebenfalls einer der ganz Großen des spanischen Kinos. Es la organización la que tiene que pedir perdón, no nosotros. Esto no se trata de un proceso colectivo, se trata de algo personal. Der angesehene Filmkritiker Carlos Poyero urteilt in der Zeitung El País über den Film My Chabel wie folgt. Itziar Boyain hat viel riskiert, indem sie sich auf ein so raues Gebiet wie den Terrorismus im Baskenland gewagt hat. Und sie gewinnt, geht als Siegerin daraus hervor. Itziar Boyain wagt sich auf das Territorium der widersprüchlichen Gefühle im politischen Labyrinth des baskischen Terrorismus zu Beginn der 2000er Jahre. Nur eine Meisterin kann daraus ein bewegendes Kunstwerk der Kinogeschichte machen. Boyain hat es gemacht. Dabei werden viele Ebenen der zutiefst gespaltenen baskischen Gesellschaft aufgedeckt, angesprochen, angedeutet und beleuchtet. Den Zuschauern wird gezeigt, dass allein durch menschliche Größe und die Fähigkeit zu bereuen und zu verzeihen der Teufelskreis aus Hass und Rache und Gewalt überwunden werden kann. My Chabel, Produktionsland Spanien 2021, 115 Minuten lang. Regie Itziar Boyain, Drehbuch Itziar Boyain, Isa Campo. Drama basiert auf wahren Begebenheiten. Premiere war beim Festival von San Sebastian. Es gab den Preis des Cine Basco. No puedes actuar tú solo como te dé la gana. Yo maté a 4 personas por esa puta organización en la que tú estuviste un mes, así que a mí no me hables de traición. Fuera del colectivo hace frío, Ivonne. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Niemandsland, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bambule auf der Leinwand. dem Kinomagazin hier im Radio Niemandsland. Hallo Dede, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, diese Woche wieder dabei zu sein, nachdem ich letzte Woche krankheitsbedingt ein bisschen außer Gefecht war. Ja, hallo Bammel, danke schön, dass du wieder hier bist und ich freue mich, dass du wieder gesund bist. Dann schieß mal los. Was machen wir diese Woche? Es geht unter die Gürtellinie, niveaulose Kinounterhaltung, wie eigentlich jedes Mal in unserem Kinoprogramm hier. Nee, stimmt nicht ganz. Aber letztes Mal hatten wir schon so ein bisschen Science-Fiction und Horror-Kino gemacht zu der Reihe Phänomena-Kino. Und was jetzt vor der Tür steht, ihr könnt es euch sicher alle denken, einer der größten Kino-Events von Spanien, neben dem Filmfestival von San Sebastian, sicherlich der wichtigste Kino-Event hier in Katalonien. Zum 54. Mal heißt es Festival Internacional de Cinema Fantastic de Catalunya en Sitges. Und zwar vom 7. bis 17. Oktober werden über 600 Dokumentarspiel-, Animations-, Lang- und Kurzfilme über die Leinwand geschossen. Es gibt einen bunten Blumenstrauß aus blutig-roten Horrorfilmen. Und ich wundere mich immer, wie es den Festivalmachern gelingt, so ein abwechslungsreiches und vielfältiges Programm unter diesem Regenschirm, sage ich mal, des fantastischen Kinos zusammenzufassen. Ich freue mich schon sehr auf das Festival und ich will mal versuchen, euch ein paar Sachen so mit auf den Weg zu gehen. Ihr könnt auch selber schauen. Die Website heißt sitgesfilmfestival.com. Schön einfach. Findet man natürlich auch bei Facebook und bei Instagram. Und wer darauf nicht so steht, geht einfach auf die Website und schaut sich mal ein bisschen genauer das Programm an. Als Sponsoren ist dieses Jahr übrigens das Primavera Sound Festival dabei. Also es gibt richtig Rock'n'Roll auch auf der Leinwand. Fast wie jedes Jahr, außer im vergangenen Jahr, da haben sie so ein bisschen so eine abgespeckte Version gemacht. Aber dieses Jahr gibt es wieder richtig viele tolle Filme. Und viele Filme werden auch dieses Jahr dreimal oder mehrmals gezeigt, damit auch jeder die Möglichkeit hat, Karten zu bekommen. Denn nach wie vor sind die Sitzplätze beschränkt. Und deswegen sprechen wir auch jetzt schon über das Festival, damit ihr schnell auf die Website geht und euch eure Tickets sichert. Das macht durchaus Sinn, weil in den letzten Jahren war das manchmal wirklich ziemlich schwierig, da Eintrittskarten für die wirklich spannenden Filme zu bekommen, vor allen Dingen für die Eröffnungsfilme, für die Mitternachtsevents oder auch für die Filme, zu denen Gäste geladen wurden. Und dazu komme ich jetzt, denn dieses Jahr sind eine ganze Reihe von illustren Gästen am Start. Fangen wir mal an mit den Preisen, die verliehen werden. Jedes Jahr, wie auf jedem Filmfestival, wird der rote Teppich ausgerollt. Dieses Jahr für einen Gast, der eigentlich schon lange, lange in Sitges mal wieder zu Gast sein sollte. Dieses Jahr hat er es geschafft und er bekommt den Ehrenpreis Carlos Saurer. Ja, genau, ihr habt richtig gehört. Carlos Saurer ist zu Gast und stellt einen Kurzfilm vor. Er hat einen Kurzfilm gemacht über Goya. Der heißt Goya 3 de Mayo und ist ein Kurzfilm von 2021. Und mit ihm eine Dame, die mindestens genauso viel Gewicht im spanischen Kino hat, allerdings als Aktrice, als Schauspielerin. Belén Rueda, eine Dame, die ich seit vielen Jahren sehr bewundere für ihre große Schauspielkunst. Die hat in den letzten vergangenen Jahrzehnten wirklich Großes geleistet für das spanische Kino. Und die wird auch zu Gast sein und sie bekommt auch einen Preis. Dann kommt der japanische Regisseur Mamoru Hosoda, den kannte ich jetzt nicht so unbedingt direkt. Ihr hört, ich sitze im Homeoffice, hier hat gerade die Tür zugeschlagen. Mamoru Hosoda ist ein Animationskünstler aus Tokio, aus Japan. Der hat ganz lange gearbeitet für das riesengroße Toei-Animationsstudio, stellt seinen neuen Film vor, La Belle von 2021 und bekommt ebenfalls den Grand Premio Honorific de Sitges 2021. Also diese drei bekommen den Ehrenpreis. Dann ist ein Mensch eingeladen, der heißt Neil Blomkamp. Wer ein bisschen Bock auf Science-Fiction-Kino hat, der wird sich an seinen Film District 9 von 2009 erinnern. Das war ein Science-Fiction-Film aus Johannesburg, aus Südafrika. War super spannend, habe ich noch in bester Erinnerung. Danach hat er einen Film gemacht, der hieß Elysium. Und dann diesen tollen Roboter, Virtual Intelligence Film Chappie 2015, das ist ja schon ein bisschen her, hat ein paar Jahre an Spezialeffekten gearbeitet und jetzt 2021 ist er mit einem knallharten Horrorstreifen am Start. Demonic heißt der Film, läuft ebenfalls im Wettbewerb und er wird ausgezeichnet mit dem Preis Premi Macchina de Temps Sitges 2021, also dem Preis für die Zeitmaschine. Darf man mal gespannt sein. Ihm zur Seite steht Alice Creature, Jahrgang 1981, auch La Matanza de Texas, hat sie mal ein Reboot von gemacht oder zumindest mitgespielt und die bekommt einen Preis in Sitges. Dann haben wir eine ganze Reihe von kleineren Nachwuchspreisen, das ist super spannend, aber ich will mir jetzt nicht die ganze Zeit hier mit den Preisverleihungen aufhalten, sondern wir wollen ja auch noch ein bisschen über die einzelnen Filme reden. Also gehen wir auf die Website, ins Filmprogramm, das ist wirklich sehr, sehr gut sortiert, alphabetisch, und da habe ich eine ganze Reihe von tollen Sachen gefunden. Mona Lisa and the Blood Moon ist der offizielle Eröffnungsfilm von Lili Amirpour. Die ist schon zum dritten Mal zu Gast und hat schon 2014 einen ziemlich durchgeknallten Film in Sitges zu Gast gehabt, Una Chica Vuelve a Casa Sola de Noche. Und Bad Batch von 2016, da war sie auch da. Die ist jetzt schon zum dritten Mal da. Super Filme, aber man muss einen ziemlich gesunden Magen haben für ihren sehr dunklen Humor. Einen großen Rückblick auf spanisches Kino. Unter anderem gibt es einen neuen Werwolf-Film, Jacinto heißt er, aus Galicien. Aber richtig freuen tue ich mich eigentlich auf Venecia Frenia. Das ist der neue knallharte Horrorstreifen von Alex de la Iglesia. Er hat einen Film gedreht in Venedig. Eine Hommage an die Giallo und Splatter-Filme aus Italien aus den 70er und 80er Jahren, und das ist wohl eine tiefschwarze Komödie, in der es den Touristen in Venedig an den Kragen geht. Da bin ich hochgespannt, muss ich sagen. Alex de la Iglesia ist auch eingeladen, er wird ganz sicher zu Gast sein. Man hat ihn eigentlich die letzten Jahre immer dort rumlatschen sehen. Und er zeigt auch nochmal seinen vor genau 25 Jahren erst aufgeführten Film El Dia de la Bestia, der jetzt in einer digital restaurierten 4K-Fassung nochmal zu sehen ist. Asien-Kino gibt es eine ganze Menge, einen neuen Film aus Thailand, der sehr vielversprechend klingt. Great Yokai war von Altmeister Takashi Miike, und richtig gespannt bin ich auf den neuen Film von Zhang Yimou. Cliffwalkers heißt er, das ist ein asiatischer oder ein chinesischer Großproduktion, so eine Art Hommage an klassisches Gangster- und Spionagekino. Da, glaube ich, darf man richtig gespannt sein. Und das Spannendste finde ich eigentlich, die haben den eingeladen. Also ich bin sehr gespannt, ob der kommt. Ebenfalls als Gast geladen ist ein Mann, den ich schon seit vielen Jahren sehr verehre, ist allerdings nicht aus Asien, sondern ein Mensch aus Great Britain. Der eine oder andere wird sich noch an seine Zombie-Komödie Shaun of the Dead erinnern von 2004. Gute 15 Jahre hat das Ding jetzt schon auf dem Buckel. Und er hat daraus eine Trilogie von Action-Komödien gemacht unter dem Motto Cornetto-Trilogie. In einem Film spielt das Cornetto-Eis eine wichtige Rolle. Und er hat jetzt einen neuen Film am Start. Last Night in Soho heißt der Film. Sieht nach einer ziemlich finsteren Horrorkomödie aus über eine junge Frau, die als Designerin in London arbeitet und eine Zeitreise machen muss in das Soho der 60er Jahre. Klingt ziemlich witzig und spannend und originell, und ich bin sehr gespannt. Vor allen Dingen freue ich mich auch, dass er noch einen zweiten Film am Start hat, einen Musikfilm, und damit schließe ich meinen Beitrag schon fast. Ein Film über die Spark Brothers. Der heißt auch so, The Spark Brothers, über die bekannte Independent Band The Sparks. Und dieser Film läuft jetzt im Moment gerade beim Reeperbahn-Festival in meiner Heimatstadt Hamburg im Zeise-Kino. Und da könnt ihr dann sozusagen auch mal ein bisschen was nachlesen, wenn ihr das auf Deutsch lesen wollt. Wenn ihr mit dem Englischen oder dem Spanischen gut zurechtkommt, geht ihr auf die Website www.sitchesfilmfestival.com. Und ja, Edgar Wright ist zu beiden Filmen geladen, beziehungsweise er wird wahrscheinlich eine Videobotschaft schicken. Da werden wir uns mal dran gewöhnen müssen die nächsten Jahre an die Videobotschaften. Und davon gibt es, glaube ich, auch jede Menge auf einem anderen Musikfilmfestival, das ich euch dann nächste Woche noch mal ein bisschen weiter ins Zentrum rücke. Denn ab 27. Oktober steht hier in Barcelona das In Edit Musikfilmfestival vor der Tür. Aber dazu nächste Woche mehr. Das war jetzt schon ein ziemlich langer Beitrag heute von mir. Aber Sitges ist eben auch immer eine Reise und einen größeren Radiobeitrag wert. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Niemandsland. Und ich verabschiede mich mit blutigen Grüßen aus dem dunklen Kinosaal. Ciao, ciao. Ja, vielen Dank, Bammel. Das war eine sehr ausführliche Beschreibung des Sitges Festivals in diesem Jahr. Vielen Dank. Wir müssen raus. Tschüss, adeo, adios. Bis in 2 Wochen.